Kundgabe 3622. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.12.1945. Himmelfahrt Christi. Verklärung. Mein Leben auf Erden war ein Wandel in Liebe, den ich beschloss mit meinem Tod am Kreuze. Mein Körper war auf der Erde, das heißt, allen Naturgesetzen unterworfen. Meine Seele war bei Gott. Sie lebte ein geistiges Leben und wurde daher mächtig, auch den Körper sich untertan zu machen, ihn gleichfalls Gott zustreben zu lassen, und dadurch wurde Seele und Körper vergeistigt, sodass die Außenform, die Gott, den Vater von Ewigkeit in aller Fülle barg, kein Hindernis mehr war für sein Wirken. Die Außenform konnte so nach auch nicht mehr dem leiblichen Tode verfallen, weil sterblich, das heißt in sich veränderlich, nur die Materie ist, die unreifes Geistiges in sich birgt, nicht aber völlig vergeistigte Substanz. Und sonach konnte Seele und Körper in das geistige Reich eingehen, denn sie waren vollendet. Sie waren lichtdurchlässig und konnten nun, Licht und Kraft durchstrahlt, die Erde verlassen. Ein Vorgang, den meine Jünger erleben durften, der sich vor ihren Augen abspielte, auf dass sie die Herrlichkeit Gottes schauen konnten, auf dass sie Kraft empfingen für ihre Erdenmission, die nun einsetzte zur Erlösung der Menschheit. Sie sollten den Menschen Kunde bringen von meinem Erlösungswerk, von meinem Lebenswandel, meiner Lehre, von meinem qualvollen Leiden und Sterben am Kreuz und von meiner Auferstehung und Himmelfahrt. Und zu dieser Mission mussten sie vorbereitet sein. Sie mussten selbst einen Lebenswandel in Liebe führen. Sie mussten tiefgläubig sein, in mir den Vater von Ewigkeit erkannt haben. Sie mussten meine Lehre voll und ganz in sich aufgenommen haben, um sie nun auch weiterleiten zu können. Sie mussten in die Wahrheit eingeführt sein, um meinen Opfertod begreifen zu können. Und also mussten sie lebendige Nachfolger sein und aus innerster Überzeugung heraus predigen können. Und darum sollten sie auch meine Himmelfahrt erleben, das letzte Zeichen meiner Herrlichkeit, meiner Gottheit auf der Erde, das ich ihnen als Mensch geben konnte, das meinen Wandel auf Erden abschloss, aber lebendig bleiben sollte für die meinen, solange die Welt besteht. Denn meine Verklärung war die Erfüllung dessen, was ich predigte. Meinen Jüngern wohlverständlich, doch den Menschen nur dann verständlich, wenn sie mir nachfolgen. Ein Leben in uneigennütziger Liebe führen und dadurch die ewige Wahrheit begreifen und tiefste, göttliche Weisheiten in sich aufnehmen können. Dann wird auch ihnen meine Himmelfahrt glaubwürdig sein, wenn sie wissen, dass das Vergeistigen von Seele und Körper Zweck des Erdenlebens ist und strahlendster Lichtempfang die Folge ist. Darum war mein Erdenlebenszweck nur das Predigen der Liebe. Darum nahm das Wort Fleisch an, um die Menschen auf den rechten Weg zu weisen, ihnen ein Liebeleben vorzuleben und sie anzuspornen, mir nachzufolgen. Nur die Liebe bringt eine Vergeistigung zuwege. Und nur die Liebe erlöset die Menschheit vom Tode und erwecket sie zum ewigen Leben. Amen.